Ich glaube, dass ich von dort reichlich bedient weggegangen bin, denn jene Szene hatte genügt, mich zu entmutigen. Welche Unkenntnis hatten diese Männer von der Wirklichkeit Chiles und seiner Menschen? Außerdem, welche Respektlosigkeit gegenüber denjenigen, die während einer ganzen Periode unserer Geschichte an ihr teil hatten, welche Verachtung für die Männer, die für ihre Ideale gekämpft und dem Land bis an die Grenzen ihrer Kräfte und Möglichkeiten gedient hatten. Ja, der Krieger hatte nichts mit einem Berufssoldaten gemein, mit einem Kriegsfachmann, eine militärische Institution geschaffen, um künstliche Grenzen zu beschützen, nichts zu tun mit einem Heiligen- und Kriegerorden. Und mir kam die Erinnerung an meine Reise in die Antarktis mit der Fregatte der Kriegsmarine Covadonga. Ich hatte damals die Vertretung der ältesten Zeitung meines Landes, El Mercurio, übernommen und musste Bericht erstatten. Jede Kabelnachricht, die ich übermitteln wollte, musste von dem Kommandanten der Expedition, einem Admiral, persönlich überprüft werden. Er zensierte diese immer, die Ausdrücke abändernd. Wenn ich geschrieben hatte, heute sah ich drei Wale im Drakemeer, dachte er wohl, es könnte eine gefährliche Verschlüsselung sein und setzte für Wale das Wort Pottwale und reduzierte die Zahl auf zwei. Die Stimmung wurde unerträglich und sehr bald kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Kommodore. Klar, in jenen Zeiten liefen die Dinge in Chile anders, es regierten noch Zivilisten. Jetzt wird das ganze Land und für lange Zeit eine Fregatte Covadonga sein, auf der keine Stimme Gehör findet, wenn sie von einem Zivilisten kommt, das einer Beschlussfassung gleichkommt, im militärischen Jargon gesprochen, etwas, das im Kodex der Institution strafbar ist. Man darf nicht anderer Meinung sein. Doch ich war es oft. Jedes Mal, wenn ich konnte und mir die Möglichkeit dazu gegeben wurde, vor allem, wenn es sich um das herrschende Wirtschaftssystem handelte. Doch wir werden noch Gelegenheit haben, uns hierüber zu äußern. Der Palast Lemoneda, Sitz der Präsidentschaft und des Ministeriums des Äußeren, war mit Geschossen von der Luftwaffe bombardiert worden. Es brach ein Brand aus, der großen Schaden anrichtete. Als ich durch die Flure ging, auf dem Weg zu den Archiven, wo ich einige meiner Berichte zu finden hoffte, stieß ich auf ein Zimmer ohne Möbel, das zum großen Teil mit Papieren und halb zerstörten Dokumenten bedeckt war. Ein junger Beamter bewegte sich dazwischen und versuchte, ein wenig Ordnung zu schaffen. Ich verhielt dort einen Augenblick, aufgeregt und überrascht, glaubte ich, den Stempel eines Dokumentes wiederzuerkennen und bückte mich, um es aufzuheben. Es war das Handelsabkommen zwischen Chile und Indien. Meine Unterschrift erschien dort zusammen mit der des Handelsministers von Indien. Vor meinem Auge tauchten viele Gesichter auf, von José Maza, Pedro Alvarez, Guillermo Carey, Frau Krishna Hute Singh, die Schwester Nehrus, Indira Gandhi, die uns viel geholfen hat, und das von Nehru selbst. Viele von ihnen weilen nicht mehr unter uns, und das Gesicht meines getreuen hinduistischen Sekretärs Mani, das meines Fahrers Michael, unvergessener Begleiter so vieler Expeditionen zu den heiligen Städten der Himalaya-Gipfel. Im heutigen Chile erinnert sich kaum jemand noch an José Maza, diese romantische Gestalt, die Präsident von Chile hätte werden können, aber wegen der Liebe zu einer Frau darauf verzichtet hatte. Er war viele Male Senatspräsident. Wer denkt noch an Pedro Alvarez und so viele andere geschickte und tapfere Vertreter des chilenischen Salpeters in London? Ach, wie habe ich mit diesem zusammen gekämpft, um Salpeter und Kupfer an Indien verkaufen zu können. Heute zählt das alles nicht mehr. Wir sind alle Zivilisten, alles schuldige Menschen, schuldig an, wer weiß denn was. Jenes Abkommen, wofür wir uns damals so stark gemacht und in welches sogar ein Staatsmann wie Nehru seine Illusionen gesetzt hatte, war nun nichts weiter als ein halb verkohltes Papier. Obwohl ich während dieser unheilvollen Zeit der Volksfront nicht in Chile war, so war doch meine Familie hier geblieben. Mein Bruder, meine Schwestern und deren Söhne haben gekämpft, entschlossen, ihr Leben zu geben. Um die Kinder verpflegen zu können, mussten unendlich lange Schlangen vor den Rationierungsläden gebildet werden, die meist schon des Nachts begannen, vielfach ohne Erfolg, weil die Lebensmittel schnell alle waren. Die Zivilisten, schlecht bewaffnet, der größte Teil nur mit einfachen Stöcken oder Küchengeräten, hatten sich nach Stadtteilen organisiert, um sich gegen die kommunistischen Bataillone und den Mir zu verteidigen, sowie gegen die Industriesperrketten anzugehen, die jeden Augenblick über die Bevölkerung herfielen. Die Zivilisten, Männer und Frauen, waren entschlossen zu streiten und zu sterben, wie Don Pedro de Valdivia und seine Begleiter, die wenig und schlecht bewaffnet gegenüber den Mapuche-Horden gekämpft hatten. Die Streitkräfte haben keinen Augenblick so gelitten wie die Zivilisten. Im Gegenteil, sie wurden von Allende umschmeichelt, er fürchtete und brauchte sie. Sie waren im letzten Augenblick auf sichere und zusammenhängende Weise tätig geworden. Beinahe sofort stellten sie diese ärgerliche und schneidende Trennung zu den Zivilisten her, mit einem Federstrich die ganze Geschichte Chiles sozusagen wegwischend. Alles, was der Zivilist getan hatte, selbst den Pazifikkrieg von Porzales geplant und von Vergara und Sotomayor gewonnen. Mein Bruder Diego, der gründlich mitgewirkt hatte, um Allende zu stürzen, anonym wie so viele andere, hat das nachfolgende Klima der Ungerechtigkeit nicht ertragen können und ist sichtbar verfallen mit gebrochenem Geist bis zu seinem Tode. Was war geschehen? Ich, der ich aus dem Ausland kam, hätte es vielleicht eher entdecken können. In der kurzen Spanne von einem Tag und einer Nacht hatte sich alles endgültig verändert. Dies konnte kein erklärbares Phänomen sein, weder alltäglicher noch natürlicher Art. Es war etwas Übernatürliches. Bewundernswert war, dass die Bewohner dieses Landes sich scheinbar nicht des Ereignisses bewusst wurden, sie begannen daran teilzuhaben, es auf nachtwandlerische Weise besänftigen und sich als verhängnisvolle Teile desselben einzuschließen. Es war noch nicht lange her, während einer vorhergehenden Reise nach Chile, hatte ich an Versammlungen voller Leben und Intelligenz teilgenommen. Nun suchte ich dieselben Leute wieder auf, aber sie waren nichts mehr, so als ob ihre Seele oder ihr Geist sie verlassen hätte und sie dies ohne Protest hinnehmen. Dieser Geist war auch auf der Gegenseite bei dem Feind gestorben, ohne dass sie es wussten. Eine überlieferte chilenische Seele, eine Gestalt, vielleicht weiß und weiblich wie jene, die den Westen nach dem letzten Krieg verlassen, hatte auch Chile für immer aufgegeben. Es war nun ein anderer Geist, der sich hier verkörperte. Das Lachen, das freundliche Lächeln war verschwunden. Man sah nur noch finstere Gesichter, harte Gesten, Leute, die beim Grüßen stramm standen. Im Deutschland Hitlers während des Krieges ist es niemals so gewesen. Auch im Spanien Francos war es nicht so. Auch nicht während des Bürgerkrieges, in dem wirklich 1 Million Kämpfender gefallen ist. Ein anderer Geist. Was war das für ein Geist? Von einem Fenster aus sah ich in die unheilvolle Nacht hinaus. Leere Straßen, Schüsse, Knattern von Maschinenpistolen, schwankende Lichter, ein Auto, das mit Alpdruckgeschwindigkeit vorüberfuhr, sicher vor irgendetwas flüchtend. Und die alte Nacht, Jasons Nacht, kehrte in mein Gedächtnis zurück. In einer Versammlung hatte ein junger und trauriger Mann einen Traum erzählt, den er gehabt hat. Der Berg zerbarst, der Felsen zerfiel in 1000 Stücke. Er sprach nicht von den Riesen, doch konnte ich es nicht lassen, seinen Traum mit diesem zu verbinden, weil ich aus der Ferne um ihr Eingreifen gebeten hatte, um Chile zu retten. Gut, die Riesen waren aus den Felsen der Anden getreten und hatten uns gerettet. Sie waren aber wieder gegangen, weil das Prinzip Kinchikona aus dem Geist des friesischen Reche, nicht des mongolischen Mapuche, und das Führerprinzip des westgotischen arischen Geistes aus dem südpolaren Hyperborea verraten und entweiht werden würden. Denn in Chile gab es keinen Rest friesischen Blutes mehr in der Vermischung mit den Indianern und auch kein westgotisches Blut mehr im weißen Bestandteil. Hier würde sich der Kinche, der frei gewählte Führer, für den Augenblick größter Gefahr, für den Notstand an der Macht halten, mit allen schrecklichen Folgen, die diese für den Geist und das Schicksal der Nation bringen würden. Und wenn sich dies so zugetragen, der gewählte Führer sich mit Gewalt durchgesetzt und das Volk ihn angenommen hat, so geschah es, weil die rassischen Bestandteile nicht mehr dieselben waren und die genetische Involution sich beschleunigt hat. Nach einem Jahrhundert hatte sich Chile in eine Militärdiktatur verwandelt, wie irgendein mittelamerikanisches Land. Es hat sie verdient. Es hat sie genetisch herausgefordert. Zur Erläuterung des Phänomens kann man behaupten, dass es nicht das indianische Volk noch die Farbigen es sind, die heute gegen die Diktatur des Kinche aufbegehren, sondern die, sagen wir einmal, Wohlhabenden und Weißen der höheren Klasse. Das ist eine Angelegenheit, die nichts mit dem Verstand noch mit der Wirtschaft zu tun hat. Es ist die Sache des Blutes.